In den Bezirken Liangang und Südhamgyong wurden die Sanatorien für Kriegsveteranen neu errichtet. Die Sanatorien verfügen über alle Bedingungen für die Förderung der Gesundheit und das kulturell-emotionale Leben der Kriegsveteranen wie Behandlungsraum, Fitnessraum und Raum für Vergnügungsspiele. In den betreffenden Einheiten gab es Einweihungsfeiern, an denen die Funktionäre der zuständigen Bereiche, Kriegsveteranen, Erbauer, Belegschaften der Sanatorien und Werktätigen teilnahmen.